Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Höre Leute, Mann, höre und staune. Zigeuner bedeutet fliehende Gauner. Sinti und Roma, wie sie sich nennen, in der Nacht klauen und auf der Fenne. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Ein uferloses Verbrecherheer fällt mir die Heuschrecken über uns her. Stoppen wir nicht bald ihren Lauf, fressen sie am Ende unser Lauf. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart jagt sie alle weg, ich hasse diesen Dreck. Zigeunerbart.